Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Auf der langjährigen Suche nach dem ultimativen B-Movie-Actioner sollte ich bereits in meiner Jugend auf den perfekten Vertreter seiner Art stoßen, der bis heute für mich unübertroffen bleibt. Cyborg Cop 2. Damals war die Grundlage eine Videokassette, die nur als schlechteste Raubkopie der Welt bezeichnet werden konnte. Das Bild flackerte, der Ton rauschte und entschied sich mehrfach, die Lautstärke spontan zu ändern oder stellenweise ganz ausfallen zu lassen. Dekaden später, in der tragischen Zeit der Videothekenausverkäufe, stieß ich auf die Verleihkassette von Highlight Video. Für 2 Euro wurde sie mein Eigentum, Freude verursachte sie aber nur bedingt. Die Fortsetzung des ebenfalls sehenswerten ersten Teils war wie viele seiner Brüder jener Tage auf dem Index und nur in gekürzter Variante zu bekommen. Erst der Zugriff aufs Internet bescherte mir vor wenigen Jahren die ungekürzte Fassung auf DVD. Der in Polen geborene Regisseur Szmulik Fürstenberg ist für dieses Meisterwerk zur Verantwortung zu ziehen. In den USA, in die er mit seinen Eltern in den 50er Jahren auswanderte, änderte er seinen Vornamen in Sam, vermutlich zum besseren Verständnis. Unter diesem Namen ist er mit vielen Beiträgen für das explosive Genre bekannt geworden. Hauptauftraggeber seiner Werke war die Spektakelschmiede Cannon. Die Filme wurden in der Anfangszeit seiner Karriere von Joram Globus und Menachem Golan produziert, später bei New Image. So hatte er Zugriff auf die Kader der Produktionsfirmen und drehte vermehrt mit Michael Dudikoff und David Bradley. 1993 startete die Trilogie von Cyborg Cop, welche sich wenig an einen Plot aufhält, sondern alles auf die Action-Szenen setzt. Den zweiten setzte er noch selber um, der dritte wurde dann von Jossi Wein, eine weitere Größe im Geschäft des zweitklassigen Films, inszeniert. Auch nicht mehr mit David Bradley als Jack Ryan, sondern mit Frank Zagarino und Brian Genesee. In Cyborg Cop 2 bekämpft der Titelheld Jack Ryan die Bandenkriminalität in Los Angeles. Auf die Handlung des ersten Teils wird dabei kaum Bezug genommen. Nach einer Schlacht in einem Drogenlabor macht Jack Ryan alle Gegner gnadenlos fertig, verliert aber nebenbei seinen Partner. Die Leichen der Verbrecher, allen voran ihr Anführer Starkraven, werden in einer militärischen Forschungsbasis zu Cyborgs umgebaut, die dem Militär treue Dienste erweisen sollen. Der Rest ist bekannt bzw. vorhersehbar. Die Cyborg-Armee macht sich selbstständig und terrorisiert die unbescholtenen Bürger der USA. Stichpunkt Universal Soldiers. Jack Ryan scheint der einzige Mann im ungleichen Kampf gegen die bis an die Zähne bewaffneten Menschmaschinen zu sein und sind außerdem auf Rache für seinen Partner. Was nun folgt, ist ein feuchter Traum jedes Cineasten, der die Suche nach dem Heiligen Gral hier beenden kann. Drehbuchautor John Stevens hat es fertiggebracht, völlig unnötige Szenen zu verfassen, besetzt damit den Thron in dieser Disziplin und Fürstenberg verwirklicht diese mit einem Geschick fürs fehlende Detail. Jack Ryan bringt dabei alle Attribute eines Actionhelden mit. Er ist Kampfsportler, trägt eine Bauchgurttasche und ist alleinerziehender Vater, ersatzweise. Dieser kleine Junge ist der Adoptivsohn seines Bruders, der im ersten Teil starb. Er taucht zu Beginn kurz auf, völlig unvermittelt, damit sein Widersacher in letzter Sekunde des Films noch ein erpresserisches Kaninchen aus dem Hut zaubern und somit abschließend ein dramaturgischer Klassiker eingebaut werden kann. Auch das Rachemotiv um seinen ermordeten Kollegen ist so emotionslos, wie es das Spiel nur von David Bradley zulassen kann. Gewürzt ist das Ganze mit schier unfassbaren Actionszenen, wirren Fights, explodierenden Schaufensterpuppen, heroischen Zeitlupen und Spezialeffekten, welche in einem 1995er Film anmuten wie Footage aus einer 70er Jahre Exploitation-Gurke. Das, was Robert Rodriguez mit seinen Machete-Filmen vergeblich versucht hat, wurde von Sam Fürstenberg zuvor ungewollt vollbracht. Alles in Kombination und so herrlich ernst erzählt, führt zu einem Ergebnis, das man immer wieder sehen möchte. Wer sich nun schlecht vorstellen kann, was da auf ihn zukommen mag, sollte sich die ersten 30 Sekunden als Test ansehen. Dann wird nämlich der Titel eingeblendet. Und so wie dieser präsentiert wird, so ist der ganze Film. Wie ein Presslufthammer. Die Anschaffung lohnt sich für Menschen, die etwas wirklich Einzigartiges in ihrer Sammlung haben möchten. Via unzähliger Internetportale kann man Cybercop 2 auf DVD oder noch auf VHS erwerben. Nur die Uncut-Version ist zu empfehlen, wodurch schon mal alle deutschen Veröffentlichungen ausfallen. Alles unter 93 Minuten Spielzeit darf als geschnitten bewertet werden, wobei deren Angaben diesbezüglich auf VHS gerne variieren, da die Trailer manchmal mit einbezogen werden. Es gibt zahlreiche EU-Importmöglichkeiten und auch ein deutschsprachiges Release in Scheibenform. Cybercop 2 sticht aus der Reihe hoch heraus und stellt viele andere B-Action-Filme in den Schatten. Eine Vielseitigkeit bleibt Sam Furstenberg in seinem Schaffen verwehrt. Aber wer möchte sich darüber schon beklagen?